Abschnitt 1 von Johann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Johann von Otto Rouquette. Abschnitt 1. Nicht weit von der Landstraße im Föhrenwalde steht ein altes, zweistöckiges Haus. Es ist eine Försterwohnung, doch weist kein Hirschgeweih über der Türe noch sonst ein Jägerschmuck auf diese seine Bedeutung hin. Im Gegenteil scheint das Gebäude halb im Verfall zu sein. Die 5 öden, verschwärzten Fenster des Oberstocks sind mit Schwalbennestern übersät, der Mauerbewurf ist zum Teil von den Außenwänden herabgefallen und ein weißer Kalkstreifen am Boden zeigt, dass er täglich mehr und mehr herabbröckle. Die hohen, starken Föhren treten zu beiden Seiten hart an das Haus heran und verdecken rechts einen Stall, der nicht in besserem Zustande zu sein scheint als das Haus. Es ist keine Hauptstraße, welche vorüberführt, sondern ein wenig betretener Waldweg, der die umliegenden Dörfer verbindet. Selten geht ein Wanderer hier vorüber, der weiteren Kreisen angehört als jenen, die das Dorf umschließt. Es ist so öde, still und einsam hier, dass man oft wochenlang nur Hundegebell und das fortwährende, dumpfe Rauschen in den alten Kiefernwipfeln vernimmt. 3 Menschen wohnen in diesem Hause. Ein junger Mann, welcher halb als Herr des Hauses, halb als Förster angesehen wird, und ein alter Unterförster mit seiner Frau. Das jahrelange, einsame und anspruchslose Zusammenleben der Hausgenossen hat bewirkt, dass die Standesunterschiede sich abgeschliffen haben und Herr und Untergebene in ihrem Verkehr einander fast wie Gleichberechtigte betrachten. Der erste dieser 3 genannten, namens Johann, eine hohe, schlanke Gestalt, kam mit der Flinte über der Schulter und seinem Jagdhunde eben den Hügel herauf nach Hause geschritten, als er jemand laut hinter sich rufen hörte. Der Hund sprang mit Gebell dem Rufenden entgegen, in welchem Johann den Landboten erkannte, der ihm einen Brief brachte. Ein Brief mochte ein unerhörtes Ereignis für ihn sein, denn er empfing ihn fast mit Befremdung. Aber dieselbe wuchs zum Erstaunen, als er den Inhalt gelesen hatte. Auch Waldmann, der Hund, schien entsetzliche Dinge zu wittern, denn er flog mit lautem Gebell dem Hause entgegen, als wolle er die Bewohner in Eile zusammenrufen. Frau Brandt, die Unterförsterin, trat neugierig in die Türe, und als sie den Brief erblickte, den Johann ihr emporhielt, und den Landboten neben ihm, schrie sie laut auf vor Schrecken. Sie konnte sich mit einem Briefe nur ein entsetzliches Unglück verbunden denken, wie wohl sie völlig im Dunkeln darüber schwebte, woher ihnen, die von der Welt so abgeschlossen lebten, das Unglück kommen könnte. Jetzt kam auch Brandt aus dem Hause und auf seine Frage, was es gebe, rief Johann: »Mein Oheim, der Graf Wartenberg, will uns besuchen.« Ein ungläubiges Erstaunen malte sich auf den Gesichtern der übrigen. »Lest selbst«, entgegnete Johann, »er kommt mit seiner Tochter, mit meinem Bruder, dem Baron, mit Kammerjungfern und Bedienten, weiß der Himmel, was er noch alles mitbringen will.« »Gott, steh es uns bei, auch die Gräfin und Kammerjungfern, wo sollen wir denn die Damen unterbringen?« rief Frau Brandt. »Was geht denn nur vor? In seinem Leben ist dem Grafen nicht eingefallen, hierher zu kommen. Seit 10 Jahren hat er sich nicht um uns bekümmert, und nun gar der Herr Bruder und die Gräfin und Kammerjungfern.« Es war ersichtlich, dass die Nachricht von den Bewohnern des vereinsamten Waldhauses wie ein Unglücksfall angesehen wurde, bei dessen Herannahen keiner sich zu fassen noch zu helfen wusste. Endlich wurde auf wörtliche Vorlesung des Briefes gedrungen, und Johann las, oft von den Ausrufungen seiner Hausgenossen unterbrochen, folgendermaßen: »Ich avertiere dich hiermit, mein Herr Neveu, dass ich die Absicht habe, das Forsthaus mit meiner Tochter und deinem Bruder, dem Majoratsherrn, zu besuchen. Wir werden außer dem Kutscher einen Bedienten und eine Kammerjungfer bei uns haben. Auch wird ein Jockey bei uns sein, nebst drei Reitpferden, da meine Tochter reiten will. Ich kenne deine Wohnung nicht, doch höre ich, dass sie geräumig sein soll und erwarte somit, dass du uns alle unterbringen wirst. Da wir auf Komfort und große Vorräte bei dir nicht rechnen können, werden wir Betten und alles, was zur Speisekammer gehört, mitbringen, indem wir dir nur die Besorgung des Wildbratens überlassen. Erwarte uns am Mittwochabend, Wartenberg. Übermorgen, rief Frau Brandt, indem sie die Hände zusammenschlug. Obwohl einigermaßen getröstet über die Nachricht, dass sie für die Speisekammer nicht verantwortlich zu sein brauche, vergingen ihr doch beinahe die Sinne beim Anhören der Ankündigung einer solchen Menge von Gästen. Denn das Haus war durchaus nicht geräumig und sie fühlte, dass sie, als der einzige weibliche Teil, eine größere Last und Verpflichtung bei der Unterbringung auf sich zu nehmen habe, als die beiden Männer. Sie ergriff einen Schlüsselbund und eilte die Treppe hinauf in die oberen Zimmer, wohin die Männer ihr folgten. Die Stuben, drei an der Zahl, waren zwar halbwegs möbliert, aber bei langjährigem, anderweitigem Gebrauch einer durchgreifenden Reinigung benötigt. Auf dem Fußboden lag Obst auf Stroh geschüttet, zum Teil waren sie als Heuboden benutzt worden. Der Kattunüberzug der Stühle fand sich von Motten zerfressen. Kurz, die erste Musterung schien den Bestürzten die Unmöglichkeit zu zeigen, so vornehme und viele Gäste unterzubringen. Doch galt es, sich zu fassen, und Frau Brandt war die erste, welche dies einsah. Dem Landboten wurde sogleich aufgetragen, beim nächsten Dorftischler die nötige Anzahl Bettstellen zusammenschlagen zu lassen und ein paar Bauernmädchen herauszuschicken, die sie für die nächste Zeit als Mägde zu mieten gedachte. Und von Stund an begann sie ein Kramen, Treppenlaufen und Poltern mit allerhand Gerätschaften, ja schließlich ein Scheuern auf eigene Hand, dass die Männer schon bei dieser Vorfeier der großen Hausumkehr ein Schauder überkam. Es war Herbst. Draußen im Kiefernwalde merkte man nicht viel davon, aber wenn man durch das Haus hindurch und in den sogenannten Garten ging, wurde er schon erkennbarer. Hier führte auf einer allmählichen Abdachung des Bodens ein Weg zwischen Gemüsebeeten hinab. Ab und zu stand eine große Sonnenblume oder Fuchsschwanz dazwischen. Ein Birkengehölz machte den Übergang zu kräftigerem Laubwerk, welches jenseits einer Wiese dem Walde einen völlig verschiedenen Charakter verlieh. Diesen Weg zwischen den Kohlbeeten schritt Johann entlang, indem er aufgeregt und verwirrt den unglaublichen Dingen nachsann, die plötzlich ein ganz neues, fremdes Leben in seine Einsamkeit bringen sollten. Johann war der zweitgeborene Sohn des Freiherrn von Alden. Seine Mutter starb bei seiner Geburt, sein Vater wenige Jahre darauf. Seinem älteren Bruder Eugen fiel das Majorat der väterlichen Besitzungen zu, der Oheim der beiden elternlosen Knaben, der Graf Wartenberg, trat als Vormund ein. Von fremden Menschen erzogen, ohne das Glück des Familienlebens zu kosten, wuchsen die Knaben heran. Eugen war lebhaft und leichtsinnig, erhielt eine standesmäßige Erziehung, wurde der Liebling des Oheims, studierte, wurde Offizier und trat, nachdem er das gesetzliche Alter erreicht hatte, seine Besitzungen als Majoratsherr an. Anders verhielt es sich mit Johann. Er zeigte weder glänzende Gaben noch ein lebhaftes Naturell, ward gegen seinen Bruder überall zurückgesetzt und von diesem schon in früher Kindheit stets verhöhnt, verlästert und gepeinigt. Half er sich dann einmal mit kräftiger Faust, so wurde aus der Tat ein Verbrechen gemacht, welcher eine unverhältnismäßige Strafe folgte, und der Graf, welchem ausschließlich dergleichen Nachrichten über seinen jüngeren Mündel mitgeteilt wurden, drang darauf, die strenge Behandlung nur noch zu verschärfen. So lebte der Knabe eine freudlose Kindheit dahin, von seinem Vormund, dem er gleichgültig war, vernachlässigt, von seinem Bruder gehasst, von seinen Erziehern, die im Sinne des Grafen zu handeln suchten, missachtet, während man vor seinen Augen den Majoratserben hätschelte, ihm in allen Stücken willfahrte und glänzende Tage versprach. Johann war scheu und verschlossen, aber ehrlich und wahrheitsliebend. Ein natürliches Rechtsgefühl ließ ihn alle Zurücksetzung und Vernachlässigung sehr tief empfinden. Er hätte sich ausweinen mögen, aber ein frühlebiger Stolz ließ ihn alle Regungen des Gemüts bezwingen. Was an hingebender Liebe, Anhänglichkeit, Freude, Schmerz, Zorn über erduldete Kränkung in der Knabenseele war, arbeitete und tobte sich im Inneren aus, und scheinbar lieblos, teilnahmslos und gleichgültig wusste er mit der Zeit allem zu begegnen. Und doch war jede Empfindung auf das Lebhafteste in ihm vorhanden. Aber gewohnt, überall verkannt zu werden, täglich mit der Versicherung belästigt, dass er vom Leben nichts zu erwarten habe, drängte er jedes bessere Gefühl in sich selbst zurück und gewöhnte sich ein abstoßendes, schroffes und abgeschlossenes Wesen an. Die Brüder wuchsen ohne ein brüderliches Verhältnis heran. Eugen sollte zur Universität gehen, besuchte seinen Oheim auf einige Zeit und gewann durch sein früh kavaliermäßiges Wesen und seinen liebenswürdigen Leichtsinn des Vormunds ganzes Herz, so dass derselbe bald völlig in das Verhältnis eines glücklichen Vaters zu ihm trat. Mit Johann wusste man gar nichts anzufangen. Der Graf mochte nach all den abscheulichen Schilderungen, die man ihm gemacht hatte, das verwahrloste Subjekt, wie er ihn nannte, gar nicht sehen und schickte ihn zu einem seiner Förster in die Lehre mit der Weisung, dass er sich ungerufen niemals solle vor ihm blicken lassen. Ein kleines Jahrgehalt ward ihm aus dem väterlichen Nachlasse ausgeworfen, und so zog denn der unter Menschen vereinsamte Jüngling in den noch einsameren Föhrenwald hinaus. Hier erst kam er zu sich selbst. Der alte Förster wusste nicht viel von dem, was außerhalb seines Reviers lag. Diese kleine Welt aber wurde für seinen Zögling die Welt, in welcher er erst aufatmete, zu leben begann und ein Interesse an Ereignissen und Gegenständen gewann. Die Einsamkeit war ihm keine Einöde, er bedurfte der Menschen nicht und er suchte sie nicht, da er nichts Wünschenswertes unter ihnen erlebt hatte. Nach einigen Jahren starb der Förster. Johann machte dem Grafen Meldung davon und erhielt die Antwort, er solle in die Stelle desselben treten und sich einen Unterförster, den er näher bezeichnete, zum Gehilfen nehmen. Von dieser Zeit her schrieb sich die Vereinigung der drei Bewohner des Waldhauses. Johann lebte ohne Anteil an der Welt und ohne Interesse für sie. Dachte er an seinen Bruder, so war er für ihn ein Fremder, völlig gleichgültiger. Gegen seinen Oheim aber konnte er sich einer Erbitterung nicht erwehren. Das früh in sich selbst zurückgedrängte Gemüt des Jünglings fand in der Einsamkeit keine Gelegenheit, ausgiebiger oder mitteilsamer zu werden. Ihm fehlte ein Genosse gleichen Alters, der es hätte hervorlocken können. Und doch empfand er diesen Mangel nicht, denn frühe Erfahrungen hatten ihm kein angenehmes Bild eines brüderlichen oder befreundeten Verhältnisses zurückgelassen. Seine Hausgenossen, der Unterförster Brandt und dessen Frau, waren alt und standen nur in äußeren Beziehungen zu ihm. So kam es, dass er schweigend mit ihnen dahin lebte, manchen Tag kaum Gelegenheit fand, ein paar Worte mit ihnen zu wechseln und endlich das Reden als einen entbehrlichen Luxus des Lebens betrachtete. Er verlangte nichts weiter, er war abgestumpft gegen alles, was jenseits seiner Bäume lag. Das dumpfe Rauschen ihrer starren Wipfel, wandellos und organlos, war wie das gleichmütige Hindämmern seiner Seele, ein Traum, der im Sinne umnebelte, kein freudiges und kein trauriges Bild mit sich führend. So gingen ihm die Jahre hin, er wusste es selbst nicht, und die Gewohnheit ließ ihm weder den Wunsch noch den Gedanken aufkommen, dass es je anders werden könne. Welch eine Verwirrung mußte unter solchen Umständen der Brief des Grafen in Johanns Seele anrichten! Wie ein Schwarm Krähen plötzlich mit geräuschvollem Flügelschlage vom stillen Kiefernwalde auffliegt und mit lautem Geschrei, zweifelnd, wo er sich niederlassen sollte, lange durch die Luft kreist, so waren die Gedanken des Vereinsamten plötzlich aufgestört worden und schweiften hastig und ruhelos durch seine Seele. Er sah sich plötzlich aus einem langen, langen Traume gerüttelt, hunderte von Beziehungen wurden ihm plötzlich lebendig, ohne dass er sich noch in einer von ihnen zurechtfinden konnte. Er sollte seinen Oheim bei sich sehen, von dem er aus frühester Kindheit nur ein unbestimmtes Bild hatte. Er sollte seinen Bruder nach 10-jähriger Trennung, nach Jahren der bedeutsamsten Entwicklung, wieder begrüßen. Er sollte gar die Gräfin, seine Cousine, die er nur dem Namen nach kannte, bei sich aufnehmen. Ihm schien das wie eine Unmöglichkeit. Ja, der letztere Fall machte ihn fast am meisten bestürzt, denn er war Frauen stets scheu aus dem Wege gegangen, und seine einzige weibliche Bekanntschaft war die alte Frau Brandt. Was konnte er seinen nächsten Verwandten bieten? Er konnte nur mit Schrecken ihrer Ankunft denken. Der Gedanke, wie ein roher Knecht vor ihnen stehen zu müssen, trieb ihm alles Blut zu Kopfe und bewirkte, dass in trotzigem Stolze seine Hand sich ballte. War es auf eine Demütigung abgesehen? Was konnten diese verwöhnten Menschen der großen Welt hier draußen an dem abgelegensten Orte suchen, hier, wo nichts ihren Ansprüchen entgegenkam? Unter solchen Gedanken schweifte er in den nächsten Tagen auf der Jagd umher, doch ließ ihn die Zerstreuung zu keiner Ausbeute kommen. Er, der sonst nie einen Fehlschuss tat, traf in diesen Tagen kein Stück und musste es dem alten Brandt Dank wissen, dass er mit Hasen und Rebhühnern reich beladen von seinen Streifzügen heimkehrte. Inzwischen war im Hause unter Weiberhänden ein Waschen, Scheuern und Rumoren ins Leben getreten, das unter dem alten, hohen, schwarzen Dache zu den unerhörtesten Ereignissen gehörte. Und als am dritten Tage Frau Brandt in ihrem Sonntagsanzuge und mit einer weißen Schürze die Zimmer musterte, die seit langen Jahren wieder aufgehängten Gardinen glatt strich und endlich vor die Türe trat mit den Worten »Es ist fertig«, war sie die einzige im Hause, durch deren Brust ein Gefühl stolzer Genugtuung ging. Zur anberaumten Stunde wirbelte der Staub auf dem einsamen Waldweg empor, Pferdegestampf wurde hörbar und die Herzen der Hausbewohner schlugen lauter. Eine nie gesehene Erscheinung, ein Jockey in roter Jacke, sprengte daher, hielt vor dem Hause und fragte in jenem frechen Tone, dessen sich vornehme Bedienten in Gasthöfen bedienen, ob hier das für die Herrschaft bestellte Quartier zu finden sei. Er betrachtete das Haus und schien zu stutzen, als er eine bejahende Antwort erhielt. Gleich darauf trabte ein Reiter mit einer Dame herbei. Frau Brandt fasste ein Herz und trat entschlossen vor, die Männer folgten langsam. Eugen von Alden, der Majoratsherr, sprang vom Pferde, nickte flüchtig und hob die Gräfin Hildegard aus dem Sattel. Mittlerweile kam der Reisewagen heran, der den Grafen, die Kammerjungfer und den Bedienten trug. Der Graf warf, nachdem er ausgestiegen war, einen erstaunten Blick über die Umgebung und sagte: »Mon Dieu, mein Herr Neveu, das ist das Forsthaus? Hier will er uns einquartieren?« Eugen lachte laut auf. Fräulein Hildegard sah ihren Vater überrascht und lächelnd an, die Bedienten lachten, die Kammerjungfer wendete sich um und kicherte, dass sie sich die Seiten halten musste. Der Graf war von allen am wenigsten heiter angeregt. »Das scheint dir ein fürchterlicher Aufenthalt«, sagte er zu Johann gewendet. »Wie will er uns denn hier unterbringen?« Johann fühlte bei dem Tone, den der Graf annahm, den heftigsten Unwillen in sich aufsteigen. Doch suchte er sich einigermaßen zu bezwingen. »Wir haben getan, was wir konnten, Herr Graf«, entgegnete er. »Das Haus selbst vermochten wir nicht durch ein besseres zu ersetzen.« »Aber wir waren doch berichtet«, rief der Graf, »dass ein gutes Wohnhaus hier zu finden sei.« »Sicherlich nicht durch mich«, entgegnete Johann. Der Oheim warf ihm einen entrüsteten Blick zu, wie einem Bedienten, der zu widersprechen gewagt hat. »Wir sind falsch berichtet«, nahm Eugen das Wort. »Es ist abscheulich. Lassen Sie uns sofort wieder umkehren, cher Onkle. Wenn wir uns beeilen, finden wir in der nächsten Dorfherberge noch eine bessere Aufnahme als in dieser Räuberhöhle.« Der Graf schien nicht übel Lust zu haben, auf den Vorschlag einzugehen. Da überwand Frau Brandt ihren Schreck über diese Begegnung und rief: »Wollen denn die Herrschaften die Zimmer nicht wenigstens ansehen? Es ist alles aufs Beste eingerichtet.« »Gewiss, liebe Frau«, sagte Hildegard in gütigem Tone. »Wir bleiben. Was können diese guten Leute dafür, Papa«, fuhr sie zum Grafen gewendet fort, »dass wir uns getäuscht haben. Überdies haben wir ja so viel Aushilfe bei uns, dass wir uns für einige Tage einrichten können.« Mit diesen Worten ergriff sie die Hand ihres Vaters und führte ihn in das finstere, unfreundliche Gebäude. Kisten und Kasten, Schachteln und Bettsäcke, Körbe und Koffer wanderten nun aus dem schweren Reisewagen ins Haus, als gelte es Monate darin zu hausen, und es begann ein Treiben der fremdesten und buntesten Art darin. Der Förster hatte im Stalle vollauf zu tun, seine Frau fand gleich reichliche Geschäfte in der Küche, wobei sie die Pasteten und sonstigen Vorräte wie ungeahnte Wunderwerke bestaunte. Nach Johann fragte kein Mensch, er war überflüssig. Und zu stolz, um sich in eine Gesellschaft zu drängen, die ihn nicht begehrte, ging er auf sein Zimmer, eine Bodenkammer, die statt des Fensters nur ein Luftloch und an Gerätschaften nur ein Bett und einen Stuhl mit drei Beinen und ohne Lehne besaß. Hier konnte seines Bleibens natürlich nicht lange sein. Er ging in den Garten. Seine Lage war die unerfreulichste. Eine ganz neue Welt hatte ihn plötzlich aus der seinigen herausgedrängt, und er fand kein Mittel, ihr zu begegnen oder sich ihr zu nähern. So schritt er dem Walde zu. Ende von Abschnitt 1.